Im Kontrast zu den einfachen Versen, die Brecht als sprachliches Mittel verwenden wollte, schien er bei der Erörterung und Visualisierung des Grubenbaus ein Universaltheater im Sinn gehabt zu haben. Vielleicht geschah dies aus Trotz gegen die Unerreichbarkeit auch nur der kleinsten Bühne. Unsere Fragen beantwortete er auf unterschiedliche Weise. Zuerst sagte er, es müsse uns der gesamte komplizierte Mechanismus bekannt sein, ehe wir zu Einschränkungen übergehen könnten. Dann, er hielte es nicht für unmöglich, dass dergleichen Szenen aus dem Arbeitsleben in der Zukunft, das hieße in einer von den Produktivkräften beherrschten Zukunft, theatralisch darstellbar seien. Die Vordergründigkeit und Körperlichkeit der an der Produktion Beteiligten, das Kraftvolle und Selbstbewusste in ihren Handhabungen, ihrem Zusammenwirken, der Eindruck, dass sie es waren, die den Weltbau trugen, dies alles sollte entscheidend sein für den weiteren Verlauf der Handlung. Das Knistern des Feuers, die Hammerschläge, das Rattern der Triebräder und das Knirschen der Holzgestelle, das Klettern und Schleppen, die geschwärzten Gesichter, verrußten Hauben, beschmutzten Stiefel, ledernen Schürzen, dies waren Bestandteile eines Ganzen, in das Fremdes, Störendes hineinstieß. Waren früher mecklenburgische Kriegsknechte den schwarzen Stierkopf in der Standarte über die Bauern hergefallen, um ihnen Getreide und Vieh zu entreißen, so traten nun schwer bewaffnete Soldaten hervor, die in den Wappenbannern den pommerschen roten Greif in silbernem Feld, die langgestreckten blauen dänischen Leoparden trugen. Mit sich führten sie ein paar gebundene Frauen, einer hielt am Bein ein totes Kind, schwang es hin und her, hinter ihnen verbarg sich der Abgesandte des Landvogts. Die Gepanzerten bewegten sich vorsichtig, um ihre polierten Beinschienen nicht zu beflecken. Auch der hervorlugende Beamte war darauf bedacht, mit seinen Sporenschuhen nicht in einen Tümpel zu treten. Heu für die Pferde wurde gefordert, ein Knecht trug aus Stallungen die Bündel heran. Noch kam die Tätigkeit in der Zeche nicht zum Stillstand. Von der Seite her wurden einige Landleute herbeigeführt. Der Herr war zur Einholung der Steuern gekommen, sein Buchhalter verlas die Namen derer, die ihre Zahlungen nicht entrichtet hatten. Einer, vortretend, die Fäuste in die Hüften gestemmt, gab an, dass er seinen Ochsen, den der Vogt ihm zur vorigen Steuer abgenommen und auf 12 Öre berechnet hatte, von diesem für den geltenden Preis von 4 Mark habe zurückkaufen müssen, deshalb ohne Mittel sei und um Aufschub bitte. »Her mit dem Ochsen«, sagte der Kassierer. »Ohne den Ochsen könne er sein Feld nicht bestellen«, entgegnete der Landmann. Doch 2 Soldaten griffen ihn schon und führten ihn ab. »Er sei beauftragt«, sagte der Beamte, »die gesetzlich bestimmten Beträge einzuziehen und bei Verweigerung berechtigt, Vieh und Hof in Pfand zu nehmen.« »Es sei nicht länger möglich«, wurde ihm geantwortet, »alles, was vormals an Getreide, Feldfrucht, Geflügel, Pelzwerk abgegeben worden war, nun im Wert von gemünztem Geld aufzubringen. Habe man zudem doch noch die Kosten für die Einquartierung und Verpflegung der Truppen zu tragen und alljährlich Beihilfe am Burgbau zu leisten.« Jetzt ein Aufhorchen im Umkreis. Die Körbe rührten sich nicht mehr, die Schubkarren wurden niedergestellt. Der Abgesandte rief nach dem Grubenmeister. Der Vogt, Jösse Eriksson, warte auf die Ablieferung der Eisenbarren. In der aufkommenden Stille wagte einer der Landmänner zu äußern, dass er seit einem Jahr den Vogt um die Auszahlung seines Lohns bitte, für ausgeführte Dienste. Nun solle er, nur weil es ihm um sein Recht ging, zur Zwangsarbeit gebracht werden. Auf einen Wink des Beamten hin wurde er zusammengeschlagen und weggeschleppt. Jetzt kamen die Bergleute aus dem Schacht. Schützen sprangen nach vorn und spannten mit dem Fuß den Bügel der Armbrust. Die Arbeiter mit ihren Werkzeugen standen dem drohenden Trupp gegenüber. Über den Erdwall klomm eine breite untersetzter Gestalt, in dickem Wams, mit grauer Zipfelmütze, fragte, was es denn gäbe. »Den Besitzer der Kuxe verlange ich zu sehen«, sagte der Amtmann. »Diesen habe er vor sich«, antwortete der Erscheinende und schlug sich den Staub von den Kleidern. Der Beamte war unsicher, wie er sich benehmen solle. Der Aufgetauchte glich eher einem Tagelöhner als einem Grubenherrn und Landeigner, hielt es aber für angebracht, sich zu verneigen, denn der Unionskönig, dieser Erik von Hinterpommern, dieser Abkömmling eines Herzogs Wratislav und einer Enkelin des großen Waldemar, dieser Pflegesohn der berühmten Margareta, von Dänemark aus die drei Reiche regierend, war, wie es hieß, Engelbrecht gewogen. So hatte ihm auch der Mautner des von Erik eingesetzten dänischen Vogts Achtung entgegenzubringen. Er befahl den Soldaten, die Waffen zu senken. 20 Schiffspfund Schmiedeeisen, sagte Engelbrecht, insgesamt also 400 livländische Pfund, der zehnte Teil unseres Ertrags, sind, wie gerichtlich bestimmt, verladen worden. Es könnte mehr sein, wenn wir in Frieden arbeiten dürften und das Drangsalieren uns nicht die Belegschaften vertriebe. »Und warum«, fragte der Amtmann, »ist das Eisen noch nicht in Westeros eingetroffen?« »Die Fuhren sind unterwegs«, sagte Engelbrecht, »die Straßen aber sind in solch schlechtem Zustand, dass sie nicht vorankommen.« »Und warum lasst ihr sie nicht ausbauen?«, fragte der Beamte. »Weil die Leute, die wir dazu brauchten«, sagte Engelbrecht, »auf den Heerzügen abgeschlachtet worden sind.« »Wenn Herr Eriksson vielleicht auch noch nicht den Hunger zu spüren bekommen habe, an dem das Volk leide, so müsse ihn doch das ungenügend gesalzene Fleisch auf der Tafel ärgern. Dem könne abgeholfen werden, wenn der Krieg endlich beendet würde und die im Lübecker Hafen wartenden Frachten einfahren dürften.« »Aber die Bauern«, rief der Abgesandte, »sie sind ihren Pflichten noch nicht nachgekommen.« »Ja, die Bauern«, sagte Engelbrecht, »auch ich möchte sie herauslocken aus den Wäldern, in die sie vor den Schächern flüchten. Meine eigenen Felder verfallen schon, weil ich keine Häusler mehr habe.« »Ich werde meinem Herrn alles ausrichten«, sagte der Bote, »und komme dann wieder.« Stunden an Rosners Küchentisch schoben sich dazwischen. Überlegt wurde, wie dies alles, was sich uns aufdrängte, systematisiert, rubriziert werden könnte. Dem Abschweifenden stellten sich Listen, Tabellen entgegen, Divisionen wurden abgelöst durch Register und Protokolle. Kein Ausweichen mehr gab es in eine Geschichte, über die frei verfügt werden konnte. Die Meldungen, Telegramme und Erlasse, die kleinen grauen Bilder im Zeitungsraster forderten unsere Teilnahme an, unbedingt festgelegtem. Die Grubenlandschaft von Norberg war uns schon näher gewesen als der Schauplatz der heutigen Ereignisse, während die Zeit von einem halben Jahrtausend sich deuten ließ und eine Wirklichkeit annahm, in der wir zu leben vermochten, sahen wir unsere Mutmaßungen über das unmittelbar Gegenwärtige immer wieder haltlos werden und zerfallen. Für Rosner indessen galt die Suche nach historischen Gleichnissen nicht. Ihm war greifbar, was ringsum geschah. Er fügte das, was sich uns entziehen wollte, in Fächer, Kästen ein. Er zog Verbindungslinien zwischen den verschiedenen Komplexen. Er zeichnete, im gedämpften Licht der Küche, Größenverhältnisse auf und berechnete anhand von Ziffern und Machtkonzentrationen die bevorstehenden Lageveränderungen. Die von ihm angefertigten Blätter enthielten eine Realität, in der einzelne Namen für gesellschaftliche Kräfte standen, in der Aktienmengen, ökonomische Spekulationen einwirkten auf die Bewegungen von Truppenkörpern, Flotten, Fluggeschwadern, in der auch ein scheinbar isolierter Umriss in direkte Beziehung gebracht werden konnte zu anderwärtigen Kreisen. Alles war rational auf seinem Tisch, die Reihungen der Chiffren drückten entschlüsselt Gegenständliches aus. Er öffnete, ehe er zu größeren Gruppierungen überging, einen winzigen Einblick in das Gefüge, das von den Befehlspositionen her zusammengehalten wurde. Zwei Zellen zeigten sich im Untersuchungsgefängnis an der Bergsgata. Auf den Pritschen Warnke und Werner. Je zwei Polizeibeamte hielten ihnen Arme und Beine fest, während einer ihnen den Kopf niederstemmte und ein anderer ihnen durch die in die Nasenlöcher gesteckten Glasröhren Milch einflößte. Die beiden deutschen Kommunisten, Mitglieder der Auslandsleitung der Partei, waren in den Hungerstreik getreten, weil die Behörden ihre Forderung, als politische Flüchtlinge behandelt zu werden, ausgeschlagen hatten. Sie wurden verdächtigt, Sabotageakte geplant zu haben gegen die Schiffe, die das Erz nach Deutschland brachten. In den Papieren wurden sie als Rädelsführer und Terroristen bezeichnet. Die Hälfte der mit Nährstoffen bereicherten Flüssigkeit rann heraus, vermischt mit dem Blut der aufgeritzten Schleimhäute. Der Chef der Kontrollabteilung des Polizeibüros, Paulson, Spezialist für verschärfte Verhöre, in naher Beziehung stehend zur deutschen Geheimpolizei, drang auf sie ein, ein Geständnis abzulegen. Zwei kleine Folterkammern im schwedischen Staatsgebäude. Zwei politische Häftlinge, zwischen hunderten anderer, die nach Wochen ergebnisloser Befragung ins Lager von Longmora, ins Zuchthaus von Falun, ins Kalmarer Strafgefängnis überführt werden würden. Ein neutraler, demokratischer Staat. Im östlichen Nachbarstaat Krieg. Finnland hatte die sowjetischen Angebote zur Grenzregulierung abgewiesen. Was der sowjetischen Regierung der Pakt mit Deutschland wert war, zeigte sich in der Bemühung um eine Absicherung der nordwestlichen Grenze. Der gleiche befehligte die finnische Armee. Der 20 Jahre früher die Weißen Garden gegen die Revolutionäre im eigenen Land und gegen Russland führte. Hinter Mannerheim standen die schwedischen Militärs, die sich damals seinem Stab angeschlossen hatten und die jetzt wieder ihre Hilfe erboten, getarnt unter patriotischem Mitgefühl. Auf ihr Drängen und auf ihre Erwartung hin, dass der Krieg im Norden das Signal sein werde zu einem deutschen Vorstoß in Polen, hatte Finnland sich zur Verteidigung gerüstet. Alles sprach für die Rechte des kleinen Staats, der sich zur Wehr setzte gegen die Androhungen einer Großmacht. Die Verpachtung Hangös an die Sowjetunion, der Austausch von Arealen, dies war, in Anbetracht der Möglichkeit, dass Finnland zum feindlichen Aufmarschgebiet werden könnte, ein geringfügiges Verlangen gewesen. Für die schwedischen Generäle war Finnland ein Vorposten im Kampf gegen die kommunistische Gefahr. Sie waren es, die Anfang Dezember 1939 mit ihren Handlungen eine Einschätzung des deutsch-sowjetischen Abkommens kundgaben, die andere Reaktionen der öffentlichen Meinung als die der nationalen Berauschtheit hätte hervorrufen müssen. Mit ihrer Bereitschaft, Deutschland zu entlasten, Finnland einen großen Teil ihres Militärpotenzials zur Verfügung zu stellen, zeigten sie, dass sie von der Unhaltbarkeit des Nichtangriffspakts überzeugt waren. Das Vorhaben der schwedisch-finnischen Generalität aber kam Deutschland nicht im berechneten Sinn entgegen. Vielmehr bot der Krieg der deutschen Heeresführung ein Feld, auf dem sich die Schlagkraft der Roten Armee, ohne selbst daran Schaden zu nehmen, erkunden ließ. Die ersten Konfrontationen weckten den Eindruck der Überlegenheit der finnischen Truppen gegenüber den für den Winterkrieg ungenügend ausgerüsteten sowjetischen Soldaten, die ohne Rücksicht auf Verluste in den Kampf geworfen wurden. Die bürgerliche, liberale und sozialdemokratische Presse konnten sich nicht genug tun, ihrer Freude Ausdruck zu geben über die schon erkennbare Niederlage der Eindringlinge. Hohn über die proklamierte Absicht, die finnische Arbeiterklasse zu schützen. Verachtung gegenüber der These, dass nach der Bildung der Exilregierung Kuusinens in Moskau in Finnland die Situation des Bürgerkriegs eingetreten sei. Da er Kuusinens Programm veröffentlicht hatte, war Lager, Chefredakteur des Nidag, verhaftet worden. Keiner Zensur unterworfen dagegen waren die Fürsprecher des finnischen Lappofaschismus. Unbehelligt traten die Leiter der schwedischen Armee ein für die Teilnahme am Krieg. Hier die Quadrate, dick umrahmt, bezeichnend die Zentren des Finanzkapitals. Darunter die Pyramide des Interventionsblocks. An der Spitze der Oberbefehlshaber, General Törnell. Gestaffelt Admiral Tam, Generalmajor Rappe, nächster Mitarbeiter des Oberbefehlshabers, General Douglas, Chef des 2. Armeekorps im Norrbotten, General Ehrenswert, Vorsitzender des Verteidigungsstabs, Oberst Adlerkreuz, Chef des Geheimdienstes und General Törngren, ehemalige Angehörige alle der weißen finnischen Garden. Eingefügte Meldung vom April dieses Jahres. Da Törnell und Tam den deutschen Diktator zu dessen 50. Geburtstag besuchten und ihm, zum Zeichen ihrer Verbundenheit, eine Statuette Karls des 12. des schwedischen Russenfeinds überreichten. Aufstellungen zahlreicher Offiziere, die mit den propagandistischen Aufgaben der Anwerbung von Freiwilligen für das Expeditionskorps, der Zusammenstellung und dem Versand von Kriegsmaterial betraut waren. Stoßrichtung für den Aktivismus ausgehend von den Geldinstituten und Wirtschaftsmonopolen. Verbunden mit den Großbanken, die Konzerne, zum überwiegenden Teil in den Händen von 15 Familien. Ein Imperium härtester interner Konkurrenz ausgesetzt, zusammengehalten durch das gemeinsame Interesse an der Aufrechterhaltung des freien Unternehmertums. Hinweis auf die Verflechtungen der Wallenberg-Gruppe. Jakob Wallenberg im Vorstand der Kommission für Geschäftsabschlüsse mit Deutschland, Markus Wallenberg in der schwedisch-britischen Handelskammer. Beide die Ökonomie des Landes kontrollierend. Von ihrer Privatbank aus Stränge verlaufend zu den Großindustrien LM Ericsson, Atlas Copco, ASEA, Separator. Dünner Faden zum Kesselraum, rot umrissen, in dem ich Zinn schiebe. Hunderte anderer Firmen angegliedert. Ein Erzittern mächtiger Namen in allen Branchen, von Eisenwerken, chemischen Kombinaten, Zündholzfabriken, Transportgesellschaften bis zur westindischen und ostasiatischen Kompanie. Graue Felder, angefüllt mit dem Gewühl Hunderttausender, arbeitend für die Magnaten. Direktleitungen zu den Generälen. Die einen planend, an sich raffend, die anderen Waffenschutz aufstellend. Beratungen mit Generalmajor Jung, dem Chef des Armeestabs, über die militärischen Kräfteverhältnisse, hier die Verbindungen mit Großbritannien betreffend. Herbeirufung des Grafen Douglas dort im Zusammenhang mit dem Versand von Kugellagern und Erzfrachten nach Deutschland. Wennergren, vertrauter Krupps, Teilhaber am Bochumer Gussstahlwerk, in seinem Hauptkontor abseits auf den Bahama-Inseln, Anleitung gebend an Malm, den Vorsitzenden des Aufsichtsrats der Handelsbank. Gründung in militärisch-industrieller Konspiration des Finnland-Komitees zum Kreuzzug gegen den Kommunismus. Nicht aufzufassende Stimmen aus den Kapitaldepots, deutlicher schon rings um den Arbeitgeberverband, Resonanz erhaltend im Generalstab, in den Vorstandsräumen der bürgerlichen Parteien, weitertönend im konservativen Bildungswesen der nationalen Vereinigungen, vollen Klang annehmend in den Presseorganen. Teils an die hohen Auftraggeber gebunden, teils kämpfend um ihre Integrität, die Regierung. Ein fortwährendes Schwanken der Waage, einmal aus alter Tradition mit dem Übergewicht für die Deutschfreundlichkeit, dann wieder aus liberaler Bestrebung für die westeuropäischen Mächte. Außenminister Sandler, Handelsminister Möller, Verteidigungsminister Sköld, seit einem Vierteljahrhundert an der Spitze der rechten Sozialdemokratie, gaben dem Anliegen der Armeeführung ihre Unterstützung. verbündet mit ihnen Westmann, Justizminister, aus dem Bauernverbund und die Leiter der Rechtspartei Bagge und Domö. Auch in der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion die Mehrheit für militärische Hilfe an Finnland. Rosners Finger glitt von Namen zu Namen. Gegenpositionen eingenommen von den Abgeordneten Branting und dem Mitglied der Volkspartei Andersson i Rasjön, vom sozialdemokratischen Finanzminister Wigfors, dem Agrarminister Bramstorp, Bauernverbund und den Staatssekretären Eriksson, Sozialdemokrat, und Quensel, parteilos. Quer durch alle politischen Formierungen das Für und Wider. Von rechts und von links die Forderung zum Eingreifen und zur Bewahrung der Neutralität. Per Albin Hansson, Chef der Patriarchalischen Versammlung, hatte die Balance zu halten. Gemeinsam für die kriegerisch Gesinnten, ob sie nun mit dem Nationalsozialismus sympathisierten oder sich den Schutzmantel der anglophilen Neigung umlegten, war die Hoffnung auf die Zerschlagung der Sowjetunion. Hier diejenigen, die Deutschland als zuständig dafür ansahen, dort die anderen, die Englands Verlangen zustimmen wollten, über Nordschweden in Finnland einzumarschieren. Zu entscheiden nur, welche Allianz die besten Aussichten für die Zukunft versprach. Überwiegend dann doch die Bestrebung, selbstständig zu bleiben, Finnland aus eigenem Ermessen beizustehen. 13. Dezember. Umbildung der Regierung, schrieb Rosner. Ministerpräsident verblieb Hansson. Sandler, der darauf gedrängt hatte, schwedische Truppen nach Åland zu senden, wurde ersetzt durch Günther, der von deutscher Abstammung Berlin genehm, gleichzeitig mit der notwendigen Diplomatie des Ausweichens vertraut war. Möller wurde zum Sozialminister, zum Polizeiminister, zum Überwacher der politischen Opposition, Bagge zum Kultusminister, Domö zum Handelsminister ernannt, dass die Geschäfte in der Verwaltung der Ultrakonservativen blieben. Andersson übernahm das Amt des Kommunikationsministers, Eriksson das Ministerium für Volkshaushalt, während Sköld, Wigfors, Westmann, Bramstorp und Quensel ihre Posten behielten. Keine Intervention, doch umfassende Waffenhilfe und Einschleusung von Freiwilligen. Enttäuscht, dass sie den Krieg des Feldmarschalls Freiherr von Mannerheim nicht mitführen durften, ließen die schwedischen Generäle ihre Arsenale leeren, um zumindest materiell zum Sieg über die Rote Armee beizutragen. In Ermangelung persönlicher Triumphe auf dem Schlachtfeld fachten die alteingesessenen Feldherren den Hass auf die Bolschewiken im eigenen Land an. Hervorragend zwischen ihnen allen Graf Douglas, dessen Vater als Reichsmarschall bereits während des Weltkriegs für den Anschluss an Deutschland eingetreten war. Wir sahen, bei Rosner, die Gewalt, die sich zusammenballte, um über uns herzufallen, doch auch die Zeichen der Standhaftigkeit, der Anstrengung zur Bewahrung der demokratischen Grundlagen. Wir sahen, bei Brecht, die Zeichen des sich nähernden apokalyptischen Sturms. Wir sahen, zu den Bildern der erstarrten Leichen im karelischen Schnee, die im Rauchfang ihrer Hütten aufgehängten, die an den Pflock gebundenen, in Halseisen gesteckten, ausgepeitschten Bauern der Dalarna. Wir hörten das Jammern der vor den Pflug gespannten Frauen, das Wimmern der verlassenen Kinder. Der Grubenmeister, der Angehörige der Kaufmannsgilde, Engelbrekt Engelbrektsson, war vor den Vogt Jösse Eriksson befohlen worden. Warum er nicht früher gekommen sei, warum man ihn habe abholen müssen, fragte der Däne, auf hohem Stuhl sitzend, gekleidet in ein samtenes Gewand, behängt mit Bändern voller Schellen. Die geringste seiner Bewegungen rief ein Klingeln hervor. Auch Engelbrekt hatte sich zum Besuch hergerichtet, trug einen bis zum Boden reichenden, weitärmeligen, an den Seiten aufgeschlitzten, pelzgesäumten Mantel und einen breitrandigen Hut. Gleichsam bewundernd ergriff er einen der herabhängenden Tuchstreifen, schüttelte ihn. »Letzte Mode«, sagte er lachend. Der Jilländer bestätigte ihm mit nasaler Stimme, sie solle erinnern an das Läuten der Kirchenglocken nach der Verbrennung der Ketzerin Johanna. Ließ sich dann aus über dieses Weibsbild, diese Ziegenhirtin aus einem Dorf in Lothringen, die ihren Eltern davongelaufen war und Aufruhr verbreitet hatte. »Dieses winzige Frauenzimmer, das nur groß erscheinen konnte, wenn sie zu Pferd saß«, sagte er, mit herablassendem Blick auf die vierschrötige, vom Mantel verhängte Gestalt vor ihm, »und zu Pferd saß sie fast immer, ehe sie im Wald von Compiègne gegriffen worden war. Ein Ungeheuer war sie, und gerecht war sie bestraft worden in Rouen für ihren Hochmut.« »Das Volk in Frankreich aber meint«, sagte Engelbrecht, »sie sei heldenhaft aufgetreten gegen die Engländer.« »Eine Besessene, eine Hexe war sie«, antwortete Erikson. »Die sie verurteilten, die mussten es wissen. An die 100 saßen über sie zu Gericht, die hervorragendsten Kleriker, Theologen und Doktoren der Philosophie. Dann, zu heftigem Gebimmel, er kenne die Gründe wohl, warum der Geladene sich nicht habe einstellen wollen, seine ausländischen Münzen in Silber und Gold versuche er, entgegen der gesetzlichen Bestimmung dem König vorzuenthalten.« Engelbrecht tat verwundert. »Ihr selbst habt mir das Geld doch«, sagte er, »gegen wertlose Prägungen eingetauscht. Und auch wenn ich noch was davon besäße, so könnte es nicht beitragen zu einem Sieg in unseren bald 20 Jahren währenden Kriegen gegen die Hanse. Soll er doch sein Schleswig fahren lassen?« »Wer er?« fragte der Vogt. »Seine königliche Hoheit«, sagte Engelbrecht. »Ob er ihm abtrünnig geworden sei?« fragte Herr Erikson. »Treu hab ich ihm immer gedient«, sagte Engelbrecht. Aber da sei ein widerwilliger Ton in seiner Stimme zu vernehmen. Frage, ob er sich zu den Aufbegehrenden gesellen wolle. »Ich war für die Union«, sagte Engelbrecht. »Doch unter den Zuständen, die jetzt herrschen, kann sie sich nicht länger halten. Eintracht muss hergestellt, Arbeit und Handel müssen gefördert werden.« Dann wurde das Gemach im Schloss zu Westeros verdeckt von Bauern und Bergleuten in abgerissener Kleidung. Die Treträder des Grubenwerks standen still, eingestürzt waren die Stollen, die Schmelzöfen und Schmieden ohne Feuer. Engelbrecht, in geöffnetem Mantel, darunter Brustpanzer und Schwert, wurde umringt. Kein Klagen mehr über die Peinigungen, nur ausbrechende Wut, Forderung, dass dem König in Dänemark die Kunde überbracht werden sollte vom Ende der Geduld des Volks. Frage an Engelbrecht, ob er, im Reden und Verhandeln gewandt, bereit sei, im Auftrag der Landleute nach Kopenhagen zu reisen, um dort ihre Sache zu vertreten. Herbst 1432. Es folgte die Begegnung Engelbrechts, Hauptmann des Eisenträgerlands, mit seinem Gebieter. »Diese Szene«, sagte Brecht, »solle etwas von einem Ganto aus den Höllenkreisen haben, doch verzerrt von Bestandteilen aus Schauerromanen und der kolorierten Sensationspresse. Erik, greisenhafter Jüngling, das weißblonde Haar im Pagenschnitt, das Spitzenhemd aufgeknöpft, ein Fuß nackt, der andere in seidenem Pantoffel, ringsum leicht gekleidete Freudendamen, ein paar Höflinge, fressend und saufend, und ein Bischof in verlottertem Ornat. Der Hofnarr jonglierend mit Krone und Zepter. Der Kirchenmann, zeternd, überkreischt von Papageien in Käfigen. Was denn nun aus ihm werden solle, da sie ihn auch auf Island nicht mehr im Amt haben wollten und drohten, ihn, Bischof Gerekesson, ihn, Johannes Jerechini, zu ertränken. »Mach dich davon«, rief Erik. »Antwort, zugelassen hast du es, dass sie mir das Erzamt in Uppsala nahmen. Hättest mir zu Hilfe kommen müssen. Was hab ich nicht alles für dich getan? Wärst verloren gewesen ohne die Reichtümer, die ich dir einbrachte mit unseren Kaperschiffen. Zurück nach Skalholt, schrie Erik. Sollen sie dich doch kochen in den Quellwassern. Warf sich in die Kissen, schluchzte, während die Damen ihn liebkosten und mit Pfauenfedern übers Gesicht strichen. Meine Philippa, heulte er, wie konntest du von mir gehen? Da trat Engelbrecht mit seinem Gefolge ein. Reisekleidung, Sporen an den lehmfleckigen Stiefeln. Als Abgesandter des Volks der Dalarna käme er, ihn untertänig zu bitten für eine Untersuchung der Missstände in dem seiner Obhut anvertrauten Land zu sorgen. Der König, siehst du denn nicht, dass ich leide? Und noch einmal, Philippa, wie habe ich dich je schlagen können? Es schmerzt ihn, flüsterte der Narr Engelbrecht zu, dass er seine Gemahlin hat zu Tode geprügelt. Und der König wieder, ich leide, ich leide. Unzählige leiden dort, sagte Engelbrecht, von wo ich komme. Erleichterung, Abhilfe fordern sie. Nie können sie meine Leiden aufwiegen, entgegnete der König. Doch will ich meine Gnade zeigen, mit einer Anweisung an den Reichsrat, die Frage dienlichst zu untersuchen. Schrieb ein paar Worte auf ein Pergament, ließ es besiegeln, überreichte es Engelbrecht, winkte ihn weg mit flatternder Hand, lag schon wieder winselnd in die weichen Leiber gebettet. Und nun, sagte Brecht, wäre die Zeit bis zum Vorsommer 34 zu schildern, vielleicht in einem Wechselgesang oder in Gesprächsfetzen, aufnehmend dieses Erörtern tief unten, Zustände hoch oben betreffend. Da waren wohl die Räte angeritten gekommen in Begleitung des Vogts Jösse Eriksson, waren aufgebracht darüber, dass die Pferde sie nicht ganz hinauf durchs unwegige Gelände tragen konnten, herumstolziert zwischen den Hungernden, hatten sich die Nase zugehalten vorm Gestank aus den Hütten, hatten genickt und den Kopf geschüttelt und sich wieder verzogen. Ebenso, sagte Brecht, wie wir die Momente des Schachspiels um Abmachungen, Verträge, Allianzen, Nichtangriffspakte, Grenzsicherungen, Grenzüberschreitungen, Verteidigungsmaßnahmen, Verteidigungskriege verfolgen, so müssen die Bauern und Bergleute in ihrem Dreck, die Gefangenen im Stroh, die Wilderer im Wald sich der Frage annehmen, was nun mit ihnen geschehen solle. Hieß es nicht, es sei ein Friede geschlossen worden in Horsens, wo denn das läge, in Jylland? Da brauchen die Knechte sich nicht mehr zum Waffendienst einziehen zu lassen, aber es fuhren schon wieder dänische Geschwader gegen die wendische Hanse. Warum? Weil Erik eher das Nordland untergehen lassen, als seine Herrschaft über die Ostsee aufgeben wolle. Und dann doch Waffenstillstand. Wo? In Svendborg, auf Fyn. Dort hatten sie sich versammelt und geeinigt. Also endlich Ruhe. Nein, der Erik konnte es nicht ertragen, dass die Holsteiner Südjylland behalten wollten. Neue Zusammenziehungen von Reitermassen, neue Abschlachtungen, erneute Steuererpressung. Jetzt aber, in Fordingborg, an der Meerenge zu Falster, große Konferenz, ehrenhafte Reden und Gelübde. Wer war denn da alles? Da waren die Gesandten aus Lübeck, Wismar, Hamburg, Lüneburg, Flensburg. Da waren die dänischen und schwedischen Edelmänner, die Bischöfe Sigge von Skara und Thomas von Strängnäs. Doch warum Eriks Stab so klein sei? Weil die meisten seiner Ritter noch unterwegs sind, um mit ihren Überfällen bessere Friedensbedingungen herauszuschinden. Der Gesang, der Kanon, ging über zu gesteigertem Tempo. Engelbrecht war noch nicht einmal nach Kopenhagen gereist. »Scher dich hinweg mit deinem ewigen Klagen«, hatte der König gerufen. »Komm mir nie wieder unter die Augen.« »Und einmal noch«, antwortete der Hauptmann, »werde ich kommen.« Weil es sich nun um einen Befreiungskampf, um einen Volkskrieg handle, sagte Brecht, müsse, was betrieben wurde, handgreiflich dargestellt werden. Kein Ausblick mehr von kühler Höhe, kein erlauchtes Starren ins Blinde, sondern ein Zupacken, ein Bauen von Balkengebinden, die mit Pech übergossen vorgeschoben wurden gegen die Burgen. Im Schutz der Palisaden, Äxte, Hämmer, Heugabeln, Eisenstangen, Keulen, eroberte Schwerter und Lanzen tragend, näherte sich die Armee der Bauern und Arbeiter den Festungen des Feinds. Wie vormals nur die Herren zu sehen gewesen waren, so war jetzt nur das Volk zu sehen, von den Göttlichen keine Spur. Die hatten sich beim Anblick der vielen, die dort über die Felder kamen, auf die Beine gemacht. Auf Borganäs ging es zu. Feuer, das Krachen des Gemäuers unter den Hacken. Dies war das Mittsommerfest 1434. Jetzt läuteten die Glocken den ersten Volkssieg ein. In den Dörfern fiedelten die Spielmänner, bliesen die Schalmeien für ihre eigenen. Weiter ging's ins Westmannland gegen Köping und Westeros. Borganäs war im Handstreich zu nehmen gewesen. Die Burg von Köping war stärker befestigt. Doch als der Schlossherr Johann Vale, ein Italiener, hieß eigentlich Giovanni Franco, vielleicht wäre aus dem noch einiges herauszuholen, sagte Brecht, sich aufs Pferd schwang, ohne noch Zeit gehabt zu haben, sich die Rüstung anzulegen und nach Stekeborg entfloh, wurde auch Köpings Hus niedergebrannt bis zum Grund. Im Eilmarsch gelangte das Heer nach der Hafenstadt Westeros. Vor den Toren wurde aus der Menge Engelbrecht emporgehoben und der kleine, bärtige Hauptmann ließ, die Hände um den Mund legend, verstehen, was mit seiner weittragenden Stimme gemeint war. Die Einwohner, rief er auf, ihm zu folgen, befahl dann den Vertretern des Adels, sich einzufinden und der Volksmacht zu unterstellen, sonst, drohte er, würde ihnen Gut und Leben genommen werden. Eine Folge immer höher aufsteigender Gemäuer. Die Tore darin wurden von hinten her langsam geöffnet. Geängstigt, mit tiefer Verbeugung, während weit entfernt Jösse Eriksson sich aus einer Luke davonstahl, trat der Untervogt Melchior Görz hervor und überreichte Engelbrecht die Schlüssel zur Stadt, worauf dieser, es schien vorher abgemacht gewesen zu sein, den Ritter Gustavsson Bot zum Schlossherrn in Westeros ernannte. So begann kaum eine Woche nach dem Auszug aus den Dalarna die Revolution schon ihr Gesicht zu wechseln, indem die Aristokraten herbeieilten und sich zur streitbaren Landbevölkerung gesellten. Es dürfe nicht, sagte Brecht, der Eindruck von erteiltem Geschichtsunterricht entstehen. Wir hätten nur einzelne Richtpunkte hervorzuheben, aus denen sich die gewaltsamen historischen Veränderungen ablesen ließen. Zuhauf lagen die Zeugnisse des Umbruchs, der sich innerhalb eines Monats vollzog, und Dalarna, Westmannland, Uppland, das Zentrum des Reichs, in die Hände der Volksarmee brachte, die nun auf 50.000 Mann angewachsen war. Die Edlen, auch wenn ihnen von Erik viele ihrer Privilegien genommen worden waren, hatten sich bis ins Längste einem Kampf gegen die dänische Vorherrschaft widersetzt. Die Zeichen einer eigenwilligen Bewegung in der Bevölkerung beunruhigten sie mehr als die Gewalttaten des Unionsregenten. Sie hatten auf alle Warnungen hin nichts zur Linderung der Not unternommen, betrieben stattdessen interne Verhandlungen mit dem dänischen Hof, um auf dem Weg des Vergleichs ihre in Kalmar verbürgten Rechte zurückzugewinnen. Da auch Engelbrechts zweiter Besuch bei Erik im Jahr 33 ohne Ergebnis geblieben war, die Schändlichkeiten sogar noch zugenommen hatten, war er nun schon mit einem Heerhaufen nach Westeros marschiert, um den Vogt abzusetzen. Die Ritter und Prälaten waren ihm da in den Weg getreten, hatten ihm gelobt, sogleich für eine Besserung im Land zu sorgen, und zur Vermeidung eines Handgemenges hatte Engelbrecht sich zurückgezogen. Dies bedeutete nicht, dass er zu den Obern hielt, vielmehr schien seine Vorsicht zu beweisen, dass er bereits einen revolutionären Plan ausgearbeitet hatte, diesen nicht gefährden wollte und noch auf den richtigen Zeitpunkt zum Zuschlagen wartete. Auf einen Zusammenstoß, einen Bruch mit den Aristokraten, wollte er es nicht ankommen lassen. Vielmehr war es sein Wunsch, sie an die Seite des Volks zu ziehen. Er wusste, ohne sie wäre ein Sieg nicht zu erreichen. Von Anfang an und bis zum Ende ging es ihm um die Errichtung einer Einheit. Zu allen Kompromissen war er bereit, um zu verhindern, dass aus dem Freiheitskampf ein Bürgerkrieg werde. Mit List, mit Überredung hatte er die Ritter für sich zu gewinnen, und am überzeugendsten war die Größe der Armee, die jetzt hinter ihm stand. Von Dorf zu Dorf waren die Parolen zur Sammlung, zur Bewaffnung, zur Bildung von Regimentern weitergegeben worden. Die Aufwallung im Volk war unaufhaltsam. Das Erntefest wurde zum Tag des Ausmarschs bestimmt. Als die Mengen der Landarbeiter, der Grubenleute zusammenströmten, begannen die ersten Edlen die Vorteile eines Anschlusses an dieses Heer einzusehen. Vielleicht würden sie unterm Schutz der Massen ihre von ausländischen Grafen besetzten Güter und Schlösser wieder an sich bringen können. Auf ihre Bereicherung waren sie bedacht, während die Arbeitenden um ihre Existenz kämpften. Hatten Generationen auch die Übergriffe fremder Herren erlebt, so bedeutete es für die Niederen doch wenig, ob es sich dabei um Deutsche oder Dänen handelte. Sie kannten nur Unterdrücker. Seit jeher waren sie, auch wenn einheimische Fürsten regierten, ohne Vaterland. Die Vorstellung einer Nation, einer nationalen Gesinnung, wurde ihnen erst später, von oben her, eingepflanzt. Dass Engelbrecht deutscher Herkunft war, bekümmerte sie nicht. Für sie war er ein Eingesessener in ihrer Landschaft. Bei dem aus Albrechts Zeiten stammenden Hass gegen die Deutschen konnte sein Ursprung in diesem Fall den Ruf seiner Unbescholtenheit höchstens noch bestärken. Wenn Engelbrecht das Volk brauchte und das tätliche Eingreifen aus der revolutionären Situation hervorgelockt hatte, so war auch für das Volk, wenn die Initiative zum Aufruhr von ihm ausging, der bereiste, erfahrene Bergmeister brauchbar. Feststand, dass die Arbeitenden ihre Unterwürfigkeit verloren und sich erhoben, und dass Engelbrecht mit seiner Mission wuchs. Möglich auch, dass er sich als einen Mann des Volks ansah. Die Grenzziehung zwischen ihm als Hüttenbesitzer und den Bergleuten mochte noch verfließen. Er nahm selbst teil an der Arbeit im Schacht, stand neben Handwerkern und Schmieden, trat gegenüber den Vögten für seine Lohnknechte ein. Doch aus dem Adel kamen seine nächsten Gefolgsleute. Verschiedene Gründe gab es dafür. Die Ritter besaßen Rüstung und Streitross, waren kundig im Waffenhandwerk. Er benötigte die Kavallerie, um schnell vorrücken und die Sitze des Feinds durch Überraschung nehmen zu können. Noch war Dänemark stark. In den Hauptfesten lagen, wie es sich nun vor Stockholm zeigte, schwer bewaffnete Garnisonen. Das spontan aufgestandene Landvolk musste zu disziplinierten Schlachtordnungen gebracht werden. So holte er sich Berufsmilitärs heran, selbst wenn diese aus anderen Ständen kamen als jene, die dem ersten Stadium der Revolution das Aussehen gaben. Und dahinter immer wieder seine Vorstellung von einem Zusammenwirken aller Schichten und Klassen, seine Hoffnung auf die Wiederherstellung des Rechtswesens, die Gründung eines von allen Ständen repräsentierten Ratstages. Er warb um die Edlen, bot ihnen in dieser Übergangszeit, die nach Einvernehmen verlangte, hohe Positionen an, stachelte ihren Ehrgeiz an, bedrohte sie auch, wenn sie widerstrebten, stets damit rechnend, dass die Erfolge beim Vormarsch sie zur Loyalität zwingen würden. Gleichzeitig wurde ihm dies zum Verhängnis. Denn während er voraussetzte, dass den Würdenträgern an einer Befreiung des Landes gelegen sein müsse, heuchelten sie eine Verbundenheit nur, um sich vorzubereiten auf die Abwehr einer Vormacht des Volks. Mit dem Volk gehend, zog er es zu den höchsten Beschlüssen doch nicht heran. Sich des Adels bedienend, beließ er dem Adel auch dessen Einfluss. Das Bürgertum fördernd, sicherte er diesem eine gehobene Stellung. Zwar war stets vom Landvolk zu hören, das sich bei seiner Agitation ihm anschloss in allen Provinzen und auch auftrat zu seiner Verteidigung, als die Edlen ihn befehdeten und ihm seinen Rang zu rauben versuchten, mit der Ausdehnung des Kampfs aber geriet das Volk ins Hintertreffen und der Elite fiel ein Gewinn nach dem anderen zu. In vielem glich die Strategie, die Engelbrecht entwickelte, einer Guerillaführung mit heftigen, unerwarteten Angriffen, eiligen Rückzügen und Seitenschlägen, doch ließen sich die Eroberungen nie in der Bevölkerung vertiefen. Berief er auch Ratsversammlungen in den Dörfern ein, so war sein Blick doch immer auf die nächste, noch vom Gegner besetzte Burg gerichtet, und war diese gefallen, schon saß in ihr ein hochgeborener schwedischer Verwalter.